Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO wurden im Ostteil von Aleppo in den vergangenen Wochen mindestens 338 Menschen getötet, darunter 106 Kinder. Truppen der Regierung versuchen seit einer guten Woche, jenes Gebiet, das von Aufständischen kontrolliert wird, zurückzuerobern. Bei den schweren Kämpfen, die auch am Freitag andauerten, wurde offenbar ein weiteres Wasserwerk im Osten der Stadt zerstört. Oppositionelle und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen berichten, Regierungstruppen hätten die Anlage bombardiert. Die syrische Armee behauptet hingegen, Rebellen hätten sie gesprengt, weil sie sich aus dem Gebiet zurückziehen mussten. Bereits vor Tagen wurden zwei Pumpwerke zerstört, sodass die Menschen in den belagerten Stadtvierteln ohnehin kaum noch Trinkwasser hatten. Nach Darstellung der syrischen Armee soll es ihren Soldaten gelungen sein, einige Gebäude in der Innenstadt von Aleppo zu erobern. Bei ihrem Vormarsch werden die Bodentruppen aus der Luft unterstützt, Kampfjets bombardieren den Osten seit Tagen. Nach Ansicht der internationalen Organisation Ärzte ohne Grenzen sei ganz Ost-Aleppo zu einer, so wörtlich, riesigen Todeszone geworden.